Einst schleppte ein armer Holzfäller eine schwere Ladung Holz in die Stadt. Als er gerade durch das Stadttor gehen wollte, kam hinter ihm ein Reiter, riss ihn nieder und ritt ohne anzuhalten weiter. Der Holzfäller rappelte sich wieder auf und rief ärgerlich: Was denkt dieser Mensch eigentlich, wer er ist, mich einfach so über den Haufen zu reiten? Er ist der reichste Geldverleiher in der Stadt, antwortete ein alter Mann. Er ist sehr mächtig und wird von Leuten wie du und ich gefürchtet. Der Holzfäller vergaß seinen Ärger. Ich wünschte, ich wäre wie er, sagte er. Das wäre besser, als ein armer Holzfäller zu sein. Ich möchte zu gern der mächtigste Mann im Lande werden. Bist du sicher, dass du das wirklich willst? Fragte der Alte. Überlege es dir genau. Dein Wunsch könnte schneller in Erfüllung gehen, als du denkst. Natürlich möchte ich lieber ein Geldverleiher sein, als mich Tag aus Tag ein beim Holzfällen plagen zu müssen, lachte der Holzfäller. Gut, mein Sohn. Dein Wunsch sei dir gewährt, erwiderte der Alte. Wenn du es irgendwann einmal überdrüssig bist, ein Geldverleiher zu sein, dann äußere einen anderen Wunsch. Auch dieser Wunsch wird dir dann erfüllt. Noch ehe der Holzfäller Ja oder Nein sagen konnte, fand er sich in einem schönen Wohnhaus. Um ihn herum rannten Diener, die seine Befehle entgegennahmen. Es erschienen Leute, um sich von ihm Geld zu borgen. Sie verbeugten sich tief vor ihm und nannten ihn ihren Herrn und Meister. Der Holzfäller fühlte sich geschmeichelt. Um seine neu erworbene Macht so richtig auszukosten, behandelte er diejenigen, die ihm Geld schuldeten und nicht zurückzahlen konnten, höchst unbarmherzig. Er ließ sie schlagen und ohrfeigen. So hasste ihn jedermann. Eines Tages stand er vor seinem Hause. Da zog eine lange Prozession die Straße entlang. Männer trugen eine Sänfte voraus, in welcher ein reich gekleideter Mann saß. Die Leute, die an der Straße standen, verbeugten sich tief vor dem Mann in der Sänfte. Als die Sänfte an dem Platz vorbeikam, wo der Holzfäller Geldverleiher stand, verbeugte dieser sich nicht, denn er hielt sich ja selbst für einen mächtigen Mann. Auf den zornigen Befehl des Mannes hin, der in der Sänfte saß, wurde der Holzfäller gepackt, gnadenlos ausgepeitscht und stöhnend auf dem Boden liegen gelassen. Die Prozession mit der Sänfte aber zog weiter. Als der Holzfäller sich mühsam erhob, stand neben ihm der gleiche Alte, dem er schon einmal am Stadttor begegnet war. »Wusstest du denn nicht, dass das der König war?«, fragte er. »Keiner ist mächtiger als er und jedermann verbeugt sich vor ihm.« Da wünschte sich der Holzfäller, ein König zu sein, denn er wollte so mächtig sein, wie ein Mensch nur sein konnte. Sein Wunsch ging in Erfüllung. Er fand sich in einem vornehmen Palast wieder. Der Holzfäller war tief befriedigt über die neu erworbene Macht. Jeden Tag fuhr er in seiner Sänfte spazieren und war ganz aufgeblasen vor Stolz, wenn er sah, wie tief die Leute sich verbeugten. Eines Tages ließ er sich wieder in seiner Sänfte spazieren tragen, doch die Straßen waren verlassen und leer. Nicht eine einzige Person ließ sich sehen. Er fragte seine Männer, warum die Leute nicht auf die Straße kämen, um ihm Respekt zu zollen. »Das ist der Sonne wegen, Herr«, antworteten die Männer. »Die Sonne ist heute zu heiß für die Leute.« »Aha, also ist die Sonne mächtiger als ein König«, grübelte der Holzfäller. »Dann wünsche ich, eine Sonne zu sein.« Plötzlich fand er sich am Himmel wieder. Er war zu einer Sonne geworden. Um seine Macht so recht genießen zu können, sandte er sengende Hitze zur Erde, damit die Leute in Angst geraten sollten. Doch plötzlich, was war das? Eine dicke, schwarze Wolke erschien und schob sich zwischen die Sonne und die Erde. »Die Sonne ist also doch nicht so mächtig, wie ich dachte«, sagte der Holzfäller. »Da möchte ich doch lieber zur Wolke werden.« Also wurde der Holzfäller zur Wolke. Aber da kam ein scharfer Wind und blies die Wolke auseinander. »Jetzt wird es mir klar, der Wind ist doch mächtiger als die Sonne oder die Wolke«, dachte der Holzfäller. »Da möchte ich doch lieber ein rechter Brausewind sein und übers Land hinwegfegen, dass sich jeder vor mir fürchtet.« Auch dieser Wunsch wurde ihm gewährt. Der Holzfäller wurde zum Wind und blies vom Himmel herab wie ein rasender Sturm. Die Leute brüllten in wilder Bestürzung und rannten in ihre Häuser. Der Wind aber fegte weiter übers Land, geschmeichelt von der Furcht und dem wilden Schrecken, die er verursachte. Da plötzlich stieß er an einen gewaltigen Teakholzbaum, der in seinem Wege stand. Er warf sich ihm entgegen. Doch der Baum bewegte sich nicht von der Stelle. Er stand da und verhöhnte den Wind. Immer wieder warf sich der Wind gegen den starken Baum, doch dessen Wurzeln staken so tief in der Erde, dass er sich nicht zu rühren brauchte. Schließlich gab es der Holzfäller auf. Der Teakholzbaum ist stärker als jeder und jedes, was ich bis jetzt gewesen bin, sagte der Holzfäller. Ich wünsche mir, ein Teakholzbaum zu sein. Nur dann bin ich zufrieden. Es dauerte nur einen Augenblick, und er wurde zum Teakholzbaum und stand neben dem, den er versucht hatte umzuwerfen. Ein paar Tage vergingen, da kam ein Holzfäller des Wegs. Er sah sich den neuen Teakholzbaum an und seine Augen glänzten. Er spuckte in die Hände und packte seine Axt mit festem Griff. Dann begann er zu schlagen, um den Baum zu fällen. Da brach der Teakholzbaum um. Ah, seufzte der Holzfäller, jetzt merke ich, dass der Holzfäller doch die mächtigste Person ist. Ich wünschte, ich wäre ein Holzfäller. Der Holzfäller erhob sich, schaute dem Reiter, der ihn umgeworfen hatte, zornig hinterdrein. Was denkt dieser Mensch eigentlich, wer er ist? Rief er ärgerlich. Er ist der reichste Geldverleiher in der Stadt, antwortete ein alter Mann. Er ist sehr mächtig und wird von Leuten wie du und ich gefürchtet. Ach so, sagte der Holzfäller. Da bin ich auch etwas schuld. Ich hätte zur Seite gehen sollen. Günter König las ein Märchen aus Burma.